Sie ist der Profi. Hey, Pia Wildfeldner, Diätologin. Er ist der Realist. Hallo, Thomas, Sternzeichen, Jungfrau. Zusammen sind sie die Kostverfechter, der Podcast. Ernährung, Essen, Essen, Ernährung. Die beiden bringen es auf den Punkt. Fernab von Mythen und Empfehlungen. Kritisch hinterfragend und dabei im Leben. Enjoying food in daily life und sonst nichts. Hey Thomas, cool, dass du da heute einmal wieder mal Zeit genommen hast, mit mir einen Podcast aufzunehmen. Hallo, gerne. Warum habe ich dich heute ausgewählt? Ich meine, du sprichst eher jedes Mal mit mir. Das ist jetzt unser zweiter Podcast und es geht darum, Essen als Ersatzreligion zu verzeichnen. Und deshalb sprichst du mit mir, weil ich einen religiösen Zugang zum Essen habe, dass es manchmal anbetet förmlich. Überhaupt nicht. Ich sprich deswegen mit dir, weil du irgendeinen Zugang zur Religion hast, der mir komplett fehlt. Ja, aber ich habe einen religiösen Zugang, könnte man auch sagen. Natürlich habe ich mich jetzt schon ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt. Aber ja, hat man ein bisschen einen spirituellen Zugang auch zum Essen. Es ist, ja, es verändert sich mit der Zeit. Früher war das natürlich was ganz anders, aber zu dem kamen wir später. Es hat sich deswegen verändert, weil du wahrscheinlich aus der Kirche ausgetreten bist. Ja, das war ein ganz, ganz schlimmer Schritt für meine Verwandtschaft. Nein, es ist, ja, von Zeit zu Zeit. Am Anfang, wenn man die Kirchensteuer nicht zahlen muss, dann ist das alles nur so halbwegs in Ordnung, dann spürt man es nicht. Aber nachdem man dann aufgefordert wird, die Kirchensteuer zu bezahlen, überlegt man sich dann, ob man den Verein verlässt. Ich habe ja heute auch recherchiert, dass man was zahlen muss, wenn man die Kirche verlässt. Hast du das auch gemacht? Nein, ich habe eine offene Zahlung gehabt. Okay. Ich habe sie elendig lang rausgeschoben und dann habe ich noch meinen dreistelligen Betrag bezahlt. Thomas, der Handy klingelt, magst du lieber ran, gell? Vielleicht ist das Gott jetzt gerade in diesem Moment, der dieses verlorene Schäfchen wieder zurückholen will in seine Fänge. Nein, wir machen das einfach weiter. Okay, lass das leiden. Also, ist sonst irgendwas Aufregendes in der Zeit passiert? Aufregendes bezüglich Essen, wo ich jetzt in erste Richtung hin denke. Naja, es hat irgendwie so eine Art Freiluftkirche für mich gegeben. Ein Picknick draußen an der Donau, was für mich ein kulinarisches Highlight diese Woche war. Ja, überhaupt, weil du dabei nichts gemacht hast. Genau, ich habe mich vorbereiten müssen und bin einfach dann an die Donau ausgeführt worden. Und das war ganz nett, das war super. Genau. Was war dein Highlight diese Woche? Mein Highlight ist gerade im Bockofen. Ich freue mich schon recht drauf, wenn die Aufnahme vorbei ist, weil ich hoffe, dann ist mein Essen fertig, bevor ich dann abdüse. Ja, Ofengemüse mit Süßkartoffeln, fetzt, Zubereitungszeit 2 Minuten. Genauso muss es ausschauen. Im Bockofen braucht es ja dann eigentlich, aber da kann man währenddessen dann anderen Dingen nachgehen. Wie zum Beispiel einen Podcast aufnehmen. Genau. Effizienz hoch 2, 3, 4. Ja, kommen wir einfach zum heutigen Thema, oder? Genau. Essen als Ersatzreligion. Essen als Ersatzreligion. Hast du da schon mal überlegt, was sozusagen Religionen, die verschiedenen miteinander verbindet? Die Verknüpfung der einzelnen, ich meine, es gibt ja unzählige Hinduismus, dann die ganzen germanischen Religionsansichten. Ja, irgendwie versuchen Islam, alle Buddhismus, Religionen Hinduismus. Unerklärliche, Unfassbare für den Menschen irgendwie auf eine einfachere Geschichte zum Oberbrechen und vermitteln natürlich auch gesellschaftliche, soziale Werte. Normen, Verhaltensregeln. Beispiel, ja. Genau, wie die 10 Gebote, die was sie auch durch viele Religionen durchziehen. Und ja, Religion hat auch im Ursprung, denke ich, man viel mit dem Naturglauben zum da, also man betet die Sonne an, die was an, das ist erst ermöglicht, dass man halt ja, was sucht und was erntet und genau. Also ja, die Anbetung von transzendenten Kräften, also überirdischen, genau. Übernatürlichen Kräften oder auch eben, wie du sagst, heilige Objekte. Und solche Sachen, es war halt früher unerklärlich, wieso es jetzt einmal eine Trockenphase gibt und so weiter. Dann hat man halt zum Regengott gebetet. Ja, keine Ahnung. Da hat man auch schon wieder irgendwie die Verbindung zwischen Ernährung und... Ja, aber eine Verbindung zwischen den gesamten Religionen ist es ja, dass ja ein Sicherheitsgefühl bei den Menschen dadurch entsteht, wenn sie an etwas glauben können. Und ein wunderbares Gruppengefühl. Mhm. Wir gehören zu einer Gruppe und können uns von anderen sozusagen abgrenzen. Identität durch Abgrenzung. Ja, genau. Identität einfach durch Individualismus, durch verschiedene Zugehörigkeiten. Das ist einfach, finde ich, das, was die verschiedenen Religionen so mit sich bringen. Obwohl ja im Grunde ich immer zu einer Gottheit gebetet wird und man darüber streiten könnte, ob das jetzt dieselbe Gottheit ist oder nicht. Wahrscheinlich wird es im Grunde oft auf dieselbe Gottheit ausgehen. Ich glaube, dass vieles von der Sonne einfach ausgeht. Wieso glaubst du, das ist ja voll die Lichtnahrungsthese, die du da an den Tag legst. Ich glaube einfach, dass früher Himmelsobjekte einfach nicht fassbar waren für den Menschen und deswegen hat man dem Ganzen etwas Göttliches dann beigeschworen und aus diesem Glauben haben sich halt die anderen Glaubensrichtungen entwickelt zum Teil und ich glaube, dass da einfach immer nur so ein Grundinhalt drinnen ist von einfach einem Naturglauben und deswegen glaube ich, also ich kann mir das vorstellen. Nicht Lichtnahrung, ja, ist eine lustige These, dass man sich eben nicht von Lebensmitteln ernährt, aber ich glaube, da kommen wir mal ein bisschen zu. Okay, das passt eigentlich ganz gut dazu. Aber es ist schräg, ich glaube nicht daran. Außer man streckt es nicht mit anderen Lebensmitteln. Ja. Wie hat sich eigentlich dieser Wertekatalog verändert? Es gibt ja Generationsverschiebung. Wenn man jetzt sagt, okay, es gibt immer mehr Atheisten, immer mehr Agnostiker, sozusagen die Religion tritt eher mehr zurück, was früher eigentlich nur die größte Bedeutung in der Gesellschaft, im gesellschaftlichen Leben insgeheim gehabt hat, wird sozusagen in irgendeiner gewissen Form wertlos. Ich meine, natürlich gibt es auch eine Gruppe von jungen Leuten, die sich wieder mehr der Religion zuwenden oder andere Glaubensbekenntnisse, die durchaus in einer jüngeren Generation vordergründig sind, wie zum Beispiel das bei Personen mit einem muslimischen Glaubensbekenntnis oder mit einem orthodoxen Glaubensbekenntnis ist. Aber ich glaube, wenn man das jetzt wieder so auf das Essensthema runterbricht, könnte man eigentlich sagen, dass die Vorfahren, also unsere Vorfahren, nur die Generation, sozusagen die Generation vor unseren Eltern, unseren Großeltern, da einfach das größte Ziel einfach war, satt zu werden, egal um welchen Preis. Es hat nicht wirklich Auswahl gegeben. Also es ist wirklich so im Vordergrund gestanden, im Grunde einfach seinen Energiebedarf zu decken. Ja, und wie schaut das heutzutage aus, Pia? Ach, danke, Herr Grillberger, dass Sie mir auch einmal eine Frage stellen. Ich glaube einfach, dass heute Essen eine Möglichkeit ist, sie individuell auszudrücken, eine politische, ökonomische oder eine persönliche Entscheidung sozusagen damit an den Tag zu legen. Und diese gesamte Entscheidungsvielfalt, wie man sie ernährt und zu welcher Ernährungsgruppe man sie zählt, ist auch wieder so ein Individualismus, der geprägt wird und auch wieder das Gefühl einer Gruppenzugehörigkeit zu haben. Was dann dieses Sicherheitsgefühl, was früher die Religionen mit sich gebracht haben, heutzutage dann sozusagen über die Ernährung versinnbildlicht wird. Das heißt vom Christentum zum Veganismus. Ja, oder Paleo zum Beispiel, oder zum Beispiel diese Grill-Utopie. Diese Personen, die so massiv aufs Grillen stehen und die darüber reden, also das sozusagen so tempelartige Riten mit sich zieht. Das könnte man ja genauso auf das herunterbrechen. Überleg einmal, wenn irgendwer über so eine Kistensau redet. Welche glasigen Augen das oder kriegt. Das hat halt zum Teil was Rituelles, diese Nahrungsmittel dann zuzubereiten, vor allem über dem offenen Feuer, hat halt einfach was Archaisches. Da schaltet dann wahrscheinlich das Großhirn zum Teil weg und man wird wieder zum Höhlenmenschen. Wahrscheinlich. Das schätze ich. Feuer und Fleisch. Komm in meine Höhle. Aber die Menschen inszenieren sich einfach heutzutage viel mehr über den Ernährungsstil. Ja, und das ist einfach auch für sie Essen fotografieren und dann auf Instagram stellen zum Beispiel. Hey, ich habe das heute nur noch mal schon angeschaut, bei Instagram, wenn man so dieses Hashtag Food eingibt, nur la Food, also Essen, gar nicht Essen oder Nahrung oder Ernährung oder gesundes Essen, sondern nur Food. 200 Millionen Einträge. Ja, das ist viel zu viel. Und das ist einfach viel zu viel, diese Inszenierung. Und ich meine, ein Foto bringt weder Genuss noch Essen mit sich, sondern das Inszenieren. Genau, es ist einfach nur die reine Form der Inszenierung und sozusagen das Vorleben, so wie es perfekt ausschauen sollte. Mhm. Wir leben doch wohl in einer perfekten Welt. Total. Eigentlich sind, deswegen ist das halt einfach, finde ich, voll wichtig, dass man sich immer überlegt, wie es wirklich ist und nicht, wie es sein sollte. Oder immer dieses Streben nach Glück und nach Perfektion, wie eben solche Medien das vorgeben. Genauso wie früher eben diese Religionsgebote das vorgegeben haben. Und die Menschen sind nicht perfekt. Ja, dann würde ich vorschlagen, dass man das Essen einfach nicht dann fotografiert, wenn es bereits den Verdauungstrakt verlassen hat. Da gibt es sogar eigene Einträge, was denn? Wirklich? Ja, sicher. Ja, die großen Religionen haben in den letzten Zeiten sehr viele Mitglieder verloren. Es hat 2010 die größte Austrittswelle aus der evangelischen und Nein, römischen. Aus der römischen katholischen, oder? Aus der evangelischen haben es auch gehabt. Waren da auch Missbrauchsfälle? Nein. Gar nichts, nur in der katholischen. Also ich kenne mich in dem Bereich nicht so total aus. Hm. Auf jeden Fall in der katholischen Kirche hat es 2010 sehr viele Austritte gegeben und ja. Wie lässt sich das bewerten bezüglich unserer Religion, dem Essen? Also insgesamt 2016 war das so, dass bei der Gesamtbevölkerung ca. nur knapp 60% Katholiken waren und 3,4% Protestanten. Diese Gruppe an Personen, die einfach hier jetzt keiner Religion mehr zugehörig sind im österreichischen Raum, suchen sie einfach andere Formen, wie sie sozusagen ihr Leben organisieren können. Und gerade diese neue Generation, zu der wir uns auch zählen, die schafft sich einfach einen neuen Wertekatalog an. Und Essen ist etwas, was ein höchst persönliches Verhalten einfach offenbart und für das man eintritt, zu dem man steht. Und was man auch nach außen hin repräsentativ sozusagen zeigen kann. Mhm. Wenn wer seine Ernährung komplett gut im Griff hat, dann wow, das sind Menschen, die es schaffen. Ja, aber wir sind einfach im Zeitalter, wie wir vorher gesagt haben, von Instagram zum Beispiel mit der medialen Aufbereitung unseres Lebens, wo wir im Grunde auch nur das sagen können, was wir sagen wollen, wie früher im Beichtstuhl, wo man auch nur Dinge, sozusagen nicht alles sagt, sondern sozusagen nur eine Auswahl geben kann. Genauso befinden wir uns da halt auch in einer medialen Aufbereitung unseres Lebens. Und das ist einfach, gerade in dem Zeitalter, in dem wir uns befinden, ist das höchste Gut, das höchste Streben, die absolute Selbstoptimierung, die Perfektion zu erreichen, so wie uns das die Werbung, Medien und auch natürlich unsere Mitmenschen vorgeben. Und weil im Beichtstuhl gibt es halt in dem Sinne nicht wirklich auf unsere sozialen Netzwerke, also so zur Buße tun tut man selten, dass man jetzt dann quasi so zwei, drei leere Sack und Chips auf Instagram. Sicher tut man, also man macht nicht, sicher macht man, es gibt absolute Verzicht und das Käse, was das Essen betrifft. Wir leben ja in einer Zeit, wo man sozusagen sie abhebt von Personen, weil man etwas nicht tut oder weil man eben hier etwas nicht isst. Wie zum Beispiel jetzt beim Vegetarismus, dass man verzichtet auf Fleisch oder wenn man sagt, man ist laktoseintolerant und verzichtet auf Milch oder eben sagt, okay, man verzichtet auf nicht biologisch hergestellte Lebensmittel und man tut eher mehr den Verzicht eines gewissen Nahrungsmittels mehr in den Vordergrund stellen, wie dass man jetzt Genuss oder jetzt die Bedarfsdeckung oder halt zum Beispiel Völlerei mehr in den Vordergrund stellt. Sondern man kehrt wieder zurück zu sozusagen einfacheren Lebensweisen. Ja, mein Vergleich war halt einfach gewesen, der Beichtstuhl oder sowas, das Wo mir ich halt denke, da müsste ich ernährungstechnisch beichten, wenn ich mir Riesenportionen reinhaue oder so weiter, aber zwei Tafeln Schokolade auf einmal, dass ich das dann auf Instagram poste. Ich glaube, das machen die wenigsten Leute. Naja, es gibt schon diese Abnehm-Blogs zum Beispiel, wo die Personen, die Gewicht verlieren wollen, die endgültig abnehmen wollen, sie so einen Blog gestalten und da alles Mögliche einschreiben und natürlich auch ihre Sünden, weil das ist, heißt ja so, die Ernährungssünden. Die Rückfälle sozusagen erzeugen, um eine größere Community zu haben, die sie hierbei unterstützen. Also das gibt es durchaus. Okay, noch nie gehört. Also ich kenne das halt nur in diesen, oder es gibt natürlich auch Personen, die gewisse Essstörungen haben, die das natürlich auch sehr feiern, wo die sich halt hier auch gegenseitig feiern, weil gerade dieser Magersuchtsbereich, Essstörungsbereich, das ist natürlich jetzt nicht so, dass da Gruppen gibt, die sich regelmäßig treffen und die tauschen sich eigentlich nur so in der Anonymität des Internets aus. Na ja, gut, dass man da dann trotzdem nicht zum Quatschen hat, weil es halt einfach ein massiver gesellschaftlicher Druck, glaube ich, ist, mit so einer Krankheit, sie dann offen damit zum Umgehen. Und da sucht man sich wahrscheinlich trotzdem lieber Leute, die was durch denselben Krankheitsverlauf. Ja, aber was schon ist, zum Beispiel bei diesen Pro-Ana- oder Pro-Mir-Seiten, die eine ist eben für Anorexie und die andere für Bulimie, ist es eigentlich so, dass man sie mehr darin bestärkt, was man betreibt im Alltag und sozusagen, wo diese gegenseitig eigentlich nur pushen, nur mehr abzunehmen. Also es ist eher mehr so eine Tendenz in die negativere Richtung, dass die Personen eigentlich nur kränker werden und man wird eher mehr beschimpft, wenn man jetzt wieder zunimmt etc. Also das sieht man schon in diesen Seiten und das ist wahnsinnig infiltriert. Also. Dann ist es nicht so leibend. Aber was bringt das jetzt eigentlich, wenn man jetzt diese Verbote und Gebote in der ganzen in seinem gesamten Alltag, also dieser Zweig des Individualismus haben wir ja schon besprochen, dass man sie abgrenzt. Struktur quasi. Ich kann mich zwischen diesen 50.000 gefüllten Joghurtsorten entscheiden, weil ich weiß, auf was ich intolerant bin und damit. Ja, oder ich habe Josef Hader gehört und ist das Erdbeerjoghurt deswegen nicht mehr. Mm. Und da fallen dann schon mal 10% der Fruchtjoghurts weg. Das ist ja leichter, massive. Ja. Schau, es gibt irgendwie eine gewisse Sicherheit dann einfach in der Auswahl. Mm. Und im täglichen, also im Alltag dann im Grunde. Und was mich aber daran stört, ist einfach, weil diese gesamten Ernährungsrichtungen, Richtlinien, dass das einfach so totalitäre Ansagen sind und dass das einfach bei den Personen eine Angst schafft, dieses Angst, das nicht hundertprozentig unter Kontrolle und im Griff zu haben. Und sozusagen wirklich zu sagen, okay, ich mache einen Cheat Day oder ich habe gesündigt, was ja überhaupt auch wieder mit dieser Religion zum Tor hat, etwas sozusagen hochzuhalten, was aber die Menschen überhaupt nicht erreichen können. Ja, wenn man dann extra schon so Begriffe hat wie Cheat Day und Sündigen, das ist schon so negativ besetzt, ja, weil ja, im Endeffekt, wenn man da wahrscheinlich ein bisschen auf seinen Körper horcht und wenn einem das möglich ist, dann hat man sicher mehr davon. Es ist ein schlechtes Gewissen und auch zum Einreden, psychischer Druck kommt dann auch dazu, das macht auch nicht unbedingt gesund. Ja, weiß nicht. Ich glaube, da kann man sich das Leben schon sehr schwer machen, so mit diesen Doktrinen. Ja, ich habe da auf diesen tollen Zettel noch was über das jüdische Speisegesetz stehen. Und da hat sich die Pia gut informiert, weil ich kenne mich da nicht so gut aus. Ich kenne mich da eben auch überhaupt nicht aus, deswegen haben wir gedacht, schauen wir das an. Mhm. Also mit dem Wort Koscher, das kennst du. Das kennt man eh. Also das Wort Koscher kennt man ja, dann hört es eigentlich schon auf beim jüdischen Speisegesetz. Und darüber könnte man wahrscheinlich auch noch stundenlang sprechen. Aber was ich einfach sehr spannend gefunden habe, was ich herausgefunden habe, ist halt einfach, dass erlaubt das Koscher, nicht erlaubt Reife. Und natürlich stehen diese gesamten Gebote auch in der Tora, also im jüdischen Glaubensbuch. Und ganz spannend habe ich gefunden, dass im Judentum, also die Sachen, die nicht koscher sind, die verbotenen Lebensmittel, schaden jetzt nicht direkt dem Körper, sondern der Seele. Okay. Und zum Beispiel jetzt, gerade die Juden haben ein sehr strikt abgeteiltes Essverhalten, gerade die orthodoxen, die strenggläubigen Juden. Und aber bei den erlaubten Tieren zum Beispiel, die koscher sind, die müssen halt zweigespaltene Hufe haben und Wiederkäuer sein. Also sie müssen das sind beide. Die zwei Kriterien genau, für koscher. Das sind die, also jetzt nur bei den Tieren, also außer natürlich Fische oder bei, bei Geflügel ist das auch anders. Da darf man halt nur keine Raubvögel essen, weil die Tora sagt ja aus, irgendetwas vom Raubvogel färbe auf den ab, der ihn verspeise. Also dann wird man auch selber zum Raubvogel. Anscheinend, ja. Mhm. So habe ich das irgendwie auch ein bisschen ausgelegt und verstanden. Und verlernt die Sprache. Und fängt an zum Fliegen. Oder zum Piepen. Wahrscheinlich. Na, aber erlaubte Tiere sind eben Wiederkäuer mit zweigespaltenen Hufe, wie zum Beispiel Kühe, Schaf, mhm. Ziegen und Dammwild. Ziegen sind Wiederkäuer. Ziegen sind Wiederkäuer, ja. Ziegen dann Wiederkäuer, zumindest laut Tora. Okay. Sind Ziegen Wiederkäuer. Schweinefleisch, also Schweine ist jetzt eben Treifle, nicht koscher, weil die haben zwar gespaltene Hufe. Aber sind keine Wiederkäuer. Deswegen sind sie Treifle. Genau. Und bei Kamele, das ist ganz interessant, die sind zwar Wiederkäuer, aber die Hufe sind noch unvollständig gespalten. Und deswegen wieder Treifle, also nicht koscher. Und Tiere wie Pferde, Esel, Hasen, Kaninchen, Meerschweinchen, aber auch Hunde und Katzen sind eben genau aus diesem Grund verboten. Weil sie keine Wiederkäuer sind. Genau, oder keine Paarhufer. Mhm. Und das habe ich eigentlich ganz spannend gefunden. Das jüdische Speisegesetz, da ging jetzt noch ewig weiter, eben auch zwischen Milchküche, Fleischküche, neutraler Küche. Also die brauchen ja drei verschiedene Küchen und auch drei verschiedene Geschirrsorten. Also es ist wahnsinnig spannend. Da darf das eine... Ja. Die eine Sache nicht das andere berühren. Ja, und wieder gesagt, wiederum muss man einfach sagen, ja, das ist halt einfach eine Hygienerichtlinie. Mhm. Früher, wo man eben noch keine Kühlschränke etc. gehabt hat, hat das bestimmt vor einigen Lebensmittelinfektionen die Menschen bewahrt. Mhm. Ja, manche Sachen haben sicher ihren Sinn gehabt. Absolut. Manche Sachen haben auch sicher ihren Sinn nicht mehr, wobei ich dann nicht direkt auf das gebe. Ja, wieso sollte man sich nicht eingrenzen im Fleisch essen? Das ist nicht so schlimm. Ja, aber die Menge macht es dann auch halt wieder aus. Ja, sicher. Wenn wieder man von dem andere Ausgleich, dann ist es halt einfach nur die zwiegespaltenen Huftiere, die Wiederkäuer sind. Mhm. Und dann, ja. Cool. Jo, dieses jüdische Speisegesetz, ist es quasi in der Tora schon komplett fertiggestellt worden? Das ist halt im Grunde, es gibt ja in der Bibel einige Speisegesetze oder auch diese, was ich erkenne, die Fastenzeit. Mhm. Aber sonstiges, also das wird halt alles niedergeschrieben. Die Tora ist schon mal eckölder als die Bibel. Ja. Ja, und es gibt halt auch mehr Bücher, also aber ganz explizit kenne ich mich da auch nicht aus. Ich habe mir jetzt halt wirklich nur einzelnes Speisegesetz angeschaut, was auch noch viel, viel weiter gehen würde. Also auch noch über Zubereitungsmethoden. Naja, aber da sieht man halt auch, wie lange das Essen schon irgendwie trotzdem mit der Religion verwebt ist. Also das ist schon lange vor Christus hat es da schon diese Verbindungen, diese Engen gegeben, dass das eine das andere beschreibt und das andere das eine wahrscheinlich. Mhm, cool. Aber was mir eigentlich grundsätzlich fällt, bei allem diesen, also diese Leitfiguren oder diese Verbote, Gebote und richtungsweisenden Trends, egal ob das jetzt Religion oder Essen ist. Klarheit. Oder nein, ich glaube, also nicht Totalitarität. Entschuldigung, ups. Ich finde es immer scheiße, dass das einfach so mit Angst gemacht wird. Du darfst nicht abweichen, sonst sündigst du, machst Fehler, du bist zu schwach. In der Religion kommt man halt, also im Christentum kommt man halt in die Hölle oder im alten Ägypten ins Duat oder beim Buddhismus bleibt man auf dieser furchtbaren Welt. Aber bei der Ernährung oder beim Essen heißt das halt, wenn man das jetzt schlecht macht und sich nicht daran hält, dass man entweder krankt oder halt tot wird. Und ich glaube, was uns einfach total fehlt, ist Genuss und Lebensfreude, was das betrifft. Egal. Gelassenheit. Gelassenheit und Ausgeglichenheit. Mhm. Man kennt es ja, also man hört es des Öfteren, dass bei manchen Allergietests, Unverträglichkeitstests einfach ein bisschen ein Schindluder drin wird, wie man so schön sagt, und da quasi jeder dann auf Gluten unverträglich ist, weil die in so hohen Dosen getestet werden sind, und dann verzichte ich halt auf alles Mögliche, bevor ich mir nicht einmal ein bisschen Gedanken mache und da ein bisschen auf meinen Körper höre. Ich weiß nicht, ja, da hast du es halt eigentlich ein bisschen mehr Hirn einschalten. Ja, ich glaube halt auch, dass die gerade da die Kombination, oder ich meine, nicht jeder, der etwas übergewichtig ist, heißt deswegen, dass er automatisch krank ist oder krank wird. Gleichzeitig ist ja Untergewicht genauso ein großes Problem. Und andererseits muss man halt sagen, wenn man genussreich isst, heißt das nicht automatisch, dass man erkrankt, wenn man jetzt nicht so seine Superfoods oder extrem aufbereiteten Nahrungsmittel isst. Ja, der Mensch ist ja sehr, sehr unterschiedlich. Also es gibt ja die Leute, die was jahrelang mit tendenziell eher Übergewicht leben, dabei ziemlich fit sind, dann nehmen sie halt ab zu einem Wunschgewicht und sind dann andauernd krank. Und ja, es gibt ja den Begriff der fitten Fetten. Ja. Das ist im medizinischen Bereich ein total ausgeprägter Begriff, die fitten Fetten. Ja. Und wenn man jetzt übergewichtig ist, aber trotzdem aktiv und man isst gut und man lebt halt und hat trotzdem einen angemessenen, guten Lebensstil, dann ist es nicht mehr gescheiter, wie wenn man jetzt da halt den Alltag verkompliziert mit irgendwelchen Regeln, das darf ich essen, das darf ich nicht essen. Ja, eben, weil die Stresshormone, die machen ja etwas. Mhm. Die machen halt auch einfach, die sind halt einfach auch schädlich für Blutgefäße, Herz und Hirn, und gerade da braucht es, glaube ich, einfach ein bisschen mehr Gelassenheit. Ja, weil das Leben zum Genießen da ist. Ja. Deswegen positives Denken ist da einfach absolut wichtig. Ich glaube, sowohl in der Religion wie beim Essen darf einfach keinen Fall mit Buße oder mit Strafe, Angst oder so gearbeitet werden. Das meiste ist in Worten. Solange ihr euch wohlfühlt. Na, es geht so. Außer lieber Gastronomen, das geht gar nicht. Ja. Dann kommen wir eigentlich eh schon zum Ende. Es hat uns sehr gefreut, dass ihr auch diesmal wieder zugehört habt. Wenn ihr dazu was zu sagen habt, gerne auf unserer Facebook-Seite Kostverächter. Und das könnt ihr in 2 Wochen auch wieder zuhören. Da geht es um die Selbstoptimierung zur Stuhloptimierung, wie nämlich Ballaststoffe uns zusätzlich erleichtern können. Vielen Dank, merci, wiederhören. Ciao.